Kapitel 9. Kann man Allah sehen? Kapitel 9.1. Bildliche Darstellungen Allahs. Der Verstand des Menschen ist begrenzt und Allah ist grenzenlos. Daher kann der Mensch nicht darauf hoffen, irgendetwas von den Eigenschaften Allahs zu verstehen, außer dem, was Allah ihm enthüllen will. Wenn der Mensch versucht, sich mit seinem Verstand Allah vorzustellen, wird er nur irre gehen, weil Allah anders ist als alles, was der Mensch begreifen kann. Jedes Bild, das sich der Mensch von Gott in seiner Vorstellung konstruiert, wird ein Teil der Schöpfung oder eine Mischung verschiedener erschaffener Dinge sein, die er beobachtet hat. Wenn der Mensch versucht, sich in seiner Vorstellung ein Bild von Allah zu machen, endet dies damit, dass man Allah die Attribute der Schöpfung zuschreibt. Jedoch ist es für den Menschen möglich, manche der Eigenschaften Allahs verstandesmäßig und emotional zu verstehen. Deswegen hat Allah einige von ihnen dem Menschen offenbart. Beispielsweise bedeutet Al-Qadir, der Allmächtige, dass es nichts gibt, was Allah nicht tun könnte. Ähnlich bedeutet Ar-Rahman, der Allbarmherzige, dass es niemanden in der Schöpfung gibt, der nicht von Allahs Barmherzigkeit gesegnet wurde, egal, ob sie es verdienen oder auch nicht. Solch ein Verständnis bedarf keiner bildlichen Darstellung mit dem Verstand. Daher wird der menschliche Verstand nur nach diesen Richtlinien Allah richtig begreifen. Ein falsches Verständnis hinsichtlich den Grenzen, innerhalb deren der Mensch Allah verstehen kann, war einer der Faktoren, der die frühen Christen Griechenlands und Roms dazu brachte, von den wahren Lehren des Propheten Jesus, Friede sei auf ihm, abzuweichen. Europäer, die das Christentum annahmen, stellten Bilder und Statuen von Gott in der Form eines alten europäischen Patriarchen mit langem weißem Bart in ihren Kirchen und heiligen Schreinen auf. Die frühen Christen Palästinas kamen aus der jüdischen Tradition, die jede bildliche Darstellung des Schöpfers streng verbot. Europäer wichen jedoch in dieser wichtigen Angelegenheit ab. Diese Abweichung steht sowohl im Zusammenhang mit ihrer langen geschichtlichen Tradition, ihre Götter in menschlicher Form darzustellen, als auch mit ihrer Abhängigkeit von den verfälschten Schriften der Juden hinsichtlich religiöser Rechtleitung. In die Tora haben die Juden Folgendes über die Schöpfung des Menschen geschrieben. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis 27. Aus diesen und ähnlichen Versen folgerten frühe europäische Christen, dass die Schriften lehren würden, dass Gott wie ein Mensch aussähe, so wie sie ihre mythologischen Götter dem Menschen ähnlich darstellten. Daher setzten sie viel Vermögen, Zeit und Energie ein, um Gott als Menschen in Form von Statuen und Bildern darzustellen. Gott in menschlicher Form darzustellen war und ist weit verbreitet. Als der Mensch die Verbindung zur göttlichen Offenbarung verlor, die lehrte, dass Gott seiner Schöpfung nicht ähnlich ist, begann er damit, seine Anbetung an die Schöpfung zu richten. Während er dies tat, wählte er oft die menschliche Form zur Darstellung Gottes, da der Mensch offensichtlich das bedeutendste Lebewesen auf Erden war. Im Koran macht Allah deutlich, dass nichts, was unser Verstand erfasst, ihm gleicht. Allah sagt: Es gibt nichts seinesgleichen, und er ist der Allhörende, der Allsehende. Sura Ash-Shura, Vers 11. Und nichts ist ihm gleich. Sura Al-Ikhlas, Vers 4. Kapitel 9.2. Der Prophet Musa, Friede und Segen seien auf ihm, bittet Allah zu sehen. Nachdem klargemacht wurde, dass er nicht wie seine Schöpfung ist, lehrt uns Allah, dass unsere Augen ihn nicht erfassen können. Er sagt: Blicke können ihn nicht erreichen, er aber erreicht die Blicke. Surah Al-An'am, Vers 103. Um dies zu verstärken, berichtet Allah im Koran aus dem Leben des Propheten Musa. Und als Moses zu unserer festgesetzten Zeit gekommen war und sein Herr zu ihm gesprochen hatte, sagte er: Mein Herr, zeige dich mir, auf dass ich dich schauen mag. Er sprach: Du wirst mich nicht sehen, doch blicke auf den Berg. Wenn er unverrückt an seinem Orte bleibt, dann wirst du mich sehen. Als nun sein Herr dem Berg erschien, da ließ er ihn zu Schutt zerfallen, und Moses stürzte ohnmächtig nieder. Und als er zu sich kam, sagte er: Gepriesen seist du, ich bekehre mich zu dir, und ich bin der Erste der Gläubigen. Surah Al-A'raf, Vers 143. Der Prophet Moses, Friede auf ihm, dachte, dass ihm die Sicht auf Allah gewährt würde, da Allah ihn zu seiner Zeit dem Rest der Menschheit vorgezogen hatte, um seine Botschaft empfangen zu dürfen. Jedoch machte Allah ihm deutlich, dass dies für niemanden möglich ist. Kein Mensch kann die gewaltige Schönheit Allahs aushalten, geschweige denn Allahs grenzenloses Wesen. Kapitel 9.3. Hat der Prophet Muhammad Allah gesehen? Manche Muslime meinten, dass im Fall des letzten Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Ausnahme gemacht wurde, da Allah ihn durch die Himmel reisen und sogar jene Schwelle überschreiten ließ, die nicht mal die Engel überschreiten durften. Als jedoch seine Frau Aisha von einem der Tabi'un mit Namen Masruq gefragt wurde, ob der Prophet Muhammad seinen Herrn gesehen habe, antwortete sie: Meine Haare sträuben sich wegen dem, was du gefragt hast. Wer auch immer dir erzählt, dass Muhammad seinen Herrn gesehen habe, hat gelogen. Und als Abu Dar den Propheten das Gleiche fragte, antwortete der Prophet: Es gab nur Licht. Wie hätte ich ihn sehen sollen? Der Prophet erklärte bei einer anderen Gelegenheit die Bedeutung des Lichtes und dass dieses nicht Allah selbst war, indem er sagte: Wahrlich, Allah schläft nicht, noch passt es zu ihm zu schlafen. Er ist der eine, der den Grat erniedrigt und erhöht. Die Taten der Nacht steigen zu ihm vor den Taten des Tages hinauf und jene des Tages vor jenen der Nacht, und seine Verhüllung ist das Licht. Daher kann mit Sicherheit gesagt werden, dass der Prophet Muhammad, wie auch die Propheten vor ihm, Allah den Gewaltigen und Gnädigen in diesem Leben nicht gesehen haben. Daher ist die Behauptung jener, die annehmen, Allah in diesem Leben gesehen zu haben, falsch. Wenn die Propheten, die Allah vor der gesamten Menschheit bevorzugt hat, nicht in der Lage waren, ihn zu sehen, wie kann dann irgendein Mensch, egal wie rechtschaffen und fromm er auch sein mag, ihn sehen? Die Behauptung, dass jemand Allah gesehen hat, ist in Wirklichkeit eine Aussage der Häresie und des Unglaubens, denn dies würde implizieren, dass man besser ist als die Propheten. Kapitel 9.4. Satan gibt sich als Allah aus. Es besteht kein Zweifel, dass viele unter den Sufis, die behaupteten, Allah gesehen zu haben, tatsächlich etwas gesehen haben. Sie beschreiben oft spektakuläre Visionen des Lichtes. Jedoch zeigt die Tatsache, dass viele Sufis oft grundlegende Handlungen des Islam unterlassen, nachdem sie solche Visionen gesehen haben, dass das, womit sie in Kontakt kamen, satanisch und nicht göttlich ist. Jene, die verkünden, dass sie Gott gesehen haben, behaupten oft, dass sie nicht mehr regelmäßig beten und fasten müssten, so wie es die Allgemeinheit macht, weil sie geistig über die Ebene der Massen erhoben wurden. Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, der von 1077 bis 1166 nach Christus lebte, nachdem man die Sufi-Bruderschaft der Qadariya benannte, berichtete ein Ereignis, das er einst erlebte. Es beinhaltet sowohl eine Erklärung für die Visionen jener, die behaupten, Allah gesehen zu haben, als auch eine Darlegung des Grundes, warum sie oft nach solchen Visionen grundlegende islamische Pflichten unterlassen. Eines Tages, sagte er, war ich tiefsinnig mit der Anbetung meines Herrn beschäftigt, als ich plötzlich einen gewaltigen Thron sah, der von einem außergewöhnlichen Licht umgeben war. Eine donnernde Stimme beeindruckte meine Ohren. O Abdul Qadir, ich bin dein Herr. Ich habe dir erlaubt, was ich für andere verboten habe. Abdul Qadir fragte, bist du Allah, neben dem kein anbetungswürdiger Gott vorhanden ist? Als es keine Antwort gab, sagte er, verschwinde, du Feind Allahs. Und somit verschwand das Licht und Dunkelheit füllte sich. Die Stimme sagte dann, Abdul Qadir, du warst erfolgreich in der Abwendung meiner Strategie, und zwar aufgrund deiner Einsicht in der Religion und deines Wissens. Durch solche Vorkommnisse habe ich erfolgreich 70 rechtschaffene Diener irregeführt. Im Nachhinein fragten die Leute Abdul Qadir, wie er begriffen habe, dass es Satan war. Er antwortete, ich erkannte durch seine Behauptung, Allah hätte mir erlaubt, was er anderen verboten hat, dass er Satan war, denn ich wusste, dass das göttliche Gesetz, welches dem Propheten offenbart wurde, weder ungültig gemacht noch verändert werden konnte. Ebenso begriff ich, wer er war, als Satan kundgab, dass er mein Herr sei, jedoch nicht in der Lage war zu bestätigen, dass er Allah sei, der keinen Partner hat. Auf ähnliche Weise überlieferten manche Leute in der Vergangenheit, dass sie die Kaaba gesehen und sie in einer Vision umkreist hätten. Andere berichteten, dass ein großer Thron vor ihnen ausgebreitet wurde, auf dem ein schönes Wesen saß und eine große Anzahl Männer um ihn herum auf- und abstiegen. Sie dachten, die Männer seien Engel und das herrliche Wesen wäre Allah, der Erhöhte und Ruhmreiche. Aber in Wirklichkeit waren es Satan und seine Anhänger. Deswegen kann angenommen werden, dass die Behauptungen, Allah gesehen zu haben, sei es im Traum oder bei helllichtem Tag, auf satanische, psychologische und emotionale Umstände zurückgeführt werden können. In diesen Umständen nimmt Satan herrliche Lichtformen an und behauptet gegenüber jenen, die diese Erfahrung machen, ihr Herr zu sein. Wegen ihrer Unwissenheit vom reinen Tauhid nehmen sie solche Behauptungen an und gehen dabei irre. Kapitel 9.5 Die Bedeutung der Sura An-Najm. Manche Leute verwenden die folgenden Verse der Sura An-Najm, um zu beweisen, dass der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Allah gesehen habe. Als er am obersten Horizont war, hierauf näherte er sich, kam dann nach unten, bis er eine Entfernung von 2 Bogenlängen erreicht hatte, oder noch näher. Und er offenbarte seinem Diener, was er offenbarte. Und dessen Herz hielt es nicht für gelogen, was er sah. Wollt ihr da mit ihm über das streiten, was er sah? Und er sah ihn bei einer anderen Begegnung, beim Lotusbaum, am äußersten Ende. Sura An-Najm, Vers 7 bis 14. Sie behaupten, die Verse bezögen sich auf den Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und dass er Allah gesehen habe. Als jedoch Masruq, die Frau des Propheten Aisha, über diese Verse befragte, antwortete sie, ich war die erste Person von dieser Umma, die darüber den Gesandten Allahs gefragt hatte. Und er hat geantwortet, wahrlich, es war Jibril, möge Allahs Frieden auf ihm sein. Ich habe ihn nie in der Form gesehen, in der er geschaffen wurde, außer zu diesen zwei Gelegenheiten. Ich sah ihn von den Himmeln herabsteigen, und seine Größe füllte alles, was zwischen den Himmeln und der Erde war. Aisha sagte dann: Hast du denn nicht gehört, dass Allah, der Hohe, sagte: Blicke können ihn nicht erreichen, er aber erreicht die Blicke? Und hast du nicht gehört, dass Allah sagt: Und keinem Menschen steht es zu, dass Allah zu ihm sprechen sollte, außer durch Eingebung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten schickt, um durch sein Geheiß zu offenbaren, was er will. Er ist erhaben, allweise. Sura Ash-Shura, Vers 51. Wenn man die Verse der Sura An-Najm im Lichte der eigenen Erläuterung des Propheten betrachtet, so rechtfertigen sie auf keine Weise die falsche Vorstellung, der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, habe Allah gesehen. Kapitel 9.6. Die Weisheit hinter der Unfähigkeit, Allah zu sehen. Könnte man Allah in diesem Leben sehen, so wären die Prüfungen dieses Lebens ohne Sinn. Was dieses Leben zu einer richtigen Prüfung macht, ist die Tatsache, dass wir verpflichtet sind, an Allah zu glauben, ohne ihn gesehen zu haben. Wäre es möglich, Allah zu sehen, würde jeder an ihn und an die Lehren aller Propheten glauben. Die Menschen würden schließlich wie Engel werden, und zwar mit vollständigem Gehorsam zu Allah. Da Allah den Menschen höher gestellt hat als die Engel, die an Allah glauben, ohne dass sie eine andere Möglichkeit haben, muss die Wahl des Menschen zwischen Glauben und Unglauben in einer Situation stattfinden, in der die Existenz Allahs angezweifelt werden kann. Daher ist Allah vor der Menschheit verborgen, und dies wird bis zum jüngsten Gericht anhalten. Kapitel 9.7. Kann man Allah im nächsten Leben sehen? Es gibt im Koran eine Anzahl an Beispielen, in denen Allah klar ausdrückt, dass die Menschen ihn im nächsten Leben sehen werden. Während der Beschreibung mancher Ereignisse am Tage der Auferstehung sagt Allah: An jenem Tage wird es strahlende Gesichter geben, die zu ihrem Herrn schauen. Sura Al-Qiyamah, Vers 22. Abgesehen davon hat der Prophet diese Sache ausführlich erläutert. Als er von einigen Gefährten gefragt wurde: Werden wir unseren Herrn am Tage der Auferstehung sehen? Antwortete er: Erleidet ihr Schaden, wenn ihr den Vollmond anseht? Sie sagten: Nein. Dann sagte er: Wahrlich, ihr werdet ihn auf die gleiche Art sehen. Bei einem anderen Ereignis gab er kund: Wahrlich, jeder Einzelne unter euch wird Allah an jenem Tage sehen, an dem man ihn treffen muss. Und es wird zwischen euch und zwischen ihm weder einen Schleier geben, noch einen Übersetzer. Ibn Umar überlieferte ebenso, dass der Prophet einst sagte: Der Tag der Auferstehung wird der erste Tag sein, an dem jedes Auge Allah, den Höchsten und Ruhmreichsten, sehen wird. Die Möglichkeit, Allah zu sehen, ist ein zusätzlicher Segen für die Leute des Paradieses. Diese zusätzliche Belohnung ist weitaus größer als alle anderen Segnungen, die Allah für die rechtschaffenen Erben der Paradiesgärten vorbereitet hat. Allah bezieht sich auf diesen zusätzlichen Segen wie folgt: Sie haben darin, was immer sie begehren, und bei uns ist etwas Zusätzliches. Sura Qaf, Vers 35. Von zwei der bedeutendsten Prophetengefährten, Ali ibn Abi Talib und Anas, wird überliefert, dieses Zusätzliche derart erklärt zu haben, dass es sich auf das Sehen Allahs bezieht. Der Gefährte Suhaib berichtete, dass Allahs Gesandter den Vers rezitierte: Denen, die Gutes tun, soll das Beste zuteil sein und etwas zusätzlich. Danach sprach er: Wenn die Leute, die das Paradies verdient haben, es betreten und jene, die die Hölle verdient haben, sie betreten, wird ein Rufer ausrufen: O Leute des Paradieses, Allah hat ein Versprechen für euch, welches er erfüllen will. Sie werden fragen, was ist es denn? Hat er nicht unsere Waagschalen an Taten schwer und unsere Gesichter strahlend gemacht und uns ins Paradies gesetzt und aus der Hölle befreit? Dann wird der Schleier entfernt und sie werden ihn sehen. Nichts von dem, mit dem er sie beschenkt hat, wird ihnen lieber sein, als ihn zu sehen. Und dies ist das Zusätzliche. Was den bereits erwähnten Vers, Blicke können ihn nicht erreichen, er aber erreicht die Blicke, angeht, so verwehrt er, dass man Allah in diesem Leben sehen kann. Im nächsten Leben widerspricht er jedoch nur der Möglichkeit, Allah in seiner Gesamtheit zu sehen. Die Ungläubigen hingegen werden Allah im nächsten Leben, welches für sie ein großer Verlust und eine Enttäuschung sein wird, nicht sehen. Allah sagt: Nein, sie werden an jenem Tage gewiss keinen Zugang zu ihrem Herrn haben. Surah Al-Mutaffifin, Vers 15. Kapitel 9.8. Kann man den Propheten Muhammad sehen? Dies ist der andere Bereich von Visionen, die zu einem bestimmten Grad zu einer Quelle der Verwirrung und Prüfung unter den Muslimen geworden ist. Menschen behaupten, dass sie den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, gesehen und von ihm spezielle Leitung erhalten haben. Manche behaupten, dass ihre Visionen in Träumen vorkommen, während andere aussagen, dass sie ihn in wachem Zustand gesehen haben. Jene, die solche Behauptungen aufstellen, werden gewöhnlich von den Massen verehrt. Sie führen oft verschiedene religiöse Neuerungen ein und schreiben sie dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zu. Die Grundlage für diese Behauptungen ist in dem von Abu Huraira, Abu Qatada und Jabir ibn Abdullah überlieferten Hadith zu finden, in dem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wer mich im Traum gesehen hat, hat mich in der Tat gesehen. Denn Satan kann nicht meine Gestalt annehmen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass dieser Hadith sahih, also authentisch und zuverlässig ist. Daher kann er weder verneint noch abgelehnt werden. Jedoch gibt es einige Punkte, die hinsichtlich seiner Bedeutung genannt werden sollten. Punkt A. Der Hadith bestätigt die Tatsache, dass Satan sich in verschiedener Gestalt in die Träume begeben und den Menschen zum Irrweg einladen kann. Punkt B. Der Hadith sagt aus, dass Satan nicht die wahre Gestalt oder Erscheinung des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, annehmen kann. Punkt C. Der Hadith bekräftigt auch die Tatsache, dass die Gestalt des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, in Träumen gesehen werden kann. Da der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, diese Aussage über Träume gegenüber seinen Gefährten gemacht hat, die seine wahre Erscheinung kannten, bedeutet er, dass wenn jemand, der ganz genau die eigentliche Gestalt des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, kennt, jemanden im Traum sieht, der zu dieser Beschreibung passt, sicher sein kann, dass Allah ihn mit einer Vision über den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, gesegnet hat. Das ist so, weil Allah dem Satan die Fähigkeit verwehrt hat, die wahre Gestalt des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, anzunehmen. Jedoch bedeutet dies zugleich, dass der Satan in Träumen jener, die die wahre Gestalt des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, nicht kennen, erscheinen und behaupten kann, dass er der Gesandte Allahs sei. Damit kann er dem Träumenden religiöse Neuerungen vorschreiben oder ihm einflüstern, dass er, also der Träumende, der Mahdi, der erwartete Reformer, oder sogar der Prophet Isa, also Jesus sei, der gegen Ende der Tage zurückkehren wird. Zahllos sind die Personen, welche religiöse Neuerungen begonnen oder solche Behauptungen auf Träumen basierend aufgestellt haben. Die Menschen neigen insbesondere dann dazu, solche Behauptungen anzunehmen, wenn sie ein falsches Verständnis von dem oben genannten Hadith haben. Da die Scharia vollständig ist, muss die Behauptung, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, in Träumen mit neuen Zusätzen kommt, falsch sein. Solch eine Behauptung impliziert eine von zwei Dingen. Erstens, entweder, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, seine Aufgabe zu Lebzeiten nicht erfüllt hat, oder zweitens, dass Allah sich nicht der Zukunft der Umma bewusst war und daher nicht die notwendigen rechtskräftigen Befehle zu Lebzeiten des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, ausgab. Beide Implikationen widersprechen den grundlegenden Prinzipien des Islam. Die Behauptung, den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, nach dessen Tode in wachem Zustand zu sehen, geht über die Grenzen des Hadith in das Unmögliche hinaus. Jede Vision, die in dieser Form vorkommen sollte, ist ohne Zweifel eine satanische Erscheinung, egal wie das Ergebnis auch sein mag. Während der Nachtreise des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, nach Jerusalem und von dort aus in die Himmel, zeigte Allah ihm auf wundersame Weise eine Anzahl früherer Propheten. Und der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sprach mit ihnen. Jene, die behaupten, den Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, im Wachzustand gesehen zu haben, versuchen sich selbst auf eine Ebene mit dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zu stellen. Jede Form solcher Neuerungen im Islam, seien sie auf der Grundlage von Visionen über den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, oder anderer Art, sind vollkommen inakzeptabel, da der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, dies in zahlreichen Aussagen untersagt hat. So überlieferte Aisha, dass Allahs Gesandter, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wer auch immer in dieser unserer Angelegenheit, das heißt dem Islam, etwas einführt, was nicht dazugehört, der wird es abgelehnt bekommen.